Kundgabe 4747. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.09.1949. Zeichen des nahen Endes. Geistige Verflachung. Scheinbarer Friedenszustand. Ein sicheres Zeichen des herannahenden Endes ist die geistige Verflachung unter den Menschen. Selten nur werdet ihr Menschen finden, denen die geistige Entwicklung ihrer Seele das Wichtigste ist. Und immer wieder werdet ihr feststellen können, dass nur die irdische Welt das Denken und Handeln der Menschen bestimmt, dass ihr Sinnen und Trachten nur materiellen Gütern gilt und sie nach geistigem Wissen kein Verlangen haben. Und so ihr dies erkennet, werdet ihr auch die Notwendigkeit eines Eingriffs meinerseits einsehen müssen. Oder ihr glaubet nicht an mich und den Zusammenhang von mir mit meinen Geschöpfen. Doch ich mache euch wieder darauf aufmerksam, dass schneller, als ihr denkt, sich das Weltbild ändern wird. Im Weltgetriebe werden auch zuweilen die Meinen unsicher, ob der Wahrheit der Ankündigungen. Sie wollen wohl glauben, doch sie werden wankend gemacht durch die Weltmenschen und ihre Anschauung. Ich aber bewahre sie vor dem Abfall von mir. Ich werde plötzlich in Erscheinung treten und denen den Beweis von der Wahrheit liefern, die mir lieb sind, durch ihren Willen, deren Glauben noch schwach ist. Weil aber die Welt keine Verbindung hat mit dem geistigen Reich, weil die Verflachung unter den Menschen immer mehr zutage tritt und der kleine Kreis der Meinen sehr bald abgesondert von der Welt stehen wird und seine Einstellung zum Leben nur Spott und Verachtung findet, wird das Weltgeschehen den Meinen zur Stärkung ihres Glaubens verhelfen. Während die Weltmenschen aufmerken werden, die durch meine Liebe und Gnade Kenntnis genommen haben, durch euch, meine Diener, von meinen Ankündigungen des nahen Endes. Ich selbst werde sprechen, wo eurer Stimme nicht geachtet wird. Ihr aber, die ihr mein sein wollet, festigt euch stets mehr und mehr im Glauben. Ziehet euch zurück, damit die Welt euch nicht beeinflussen kann. Lebet still für euch. Und dienet mir mit Wort und Tat. Wirket im Stillen, auf dass die Welt euch nicht verfolge, wenn es zu vermeiden ist. Die Zeit drängt dem Ende entgegen, und eines jeden Schicksal steht fest nach seinem Willen. Täuschet euch nicht durch den scheinbaren Friedenszustand. Er ist kein Dauerzustand, sondern er erfährt sehr bald eine Trübung. Und schlagartig setze dann ein Kampf ein von größter Bedeutung. Alles wird in Aufruhr sein, irdisch und geistig werden die Mächte gegeneinander vorgehen und mein Eingreifen erforderlich machen. Und dann werden wohl einige wenige noch zum Erkennen kommen und sich dem kleinen Kreis der Meinen anschließen. Und ihnen allen verspreche ich meinen Schutz und meine Hilfe in der letzten Zeit vor dem Ende. Ich werde mit allen sein, die mit mir sein wollen, und sie werden sich meiner Gegenwart auch bewusst sein und darum stark sein im Glauben, so dass sie ausharren, auch im schwersten Kampf, und mir treu bleiben bis zum Ende. Amen.